Zum Tag des Leuchtenden Sterns wurde am 8. Februar im Internationalen Kulturhaus Pyongyang das nationale Kalligraphie-Festival eröffnet. Am Ort des Festivals ist das koreanische Gemälde mit einer talentierten Schülerin zu sehen, das die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il darstellt, die mit hellem Lächeln einer Schülerin beim Schönschreiben zu sehen. Über 300 ausgezeichnete kalligraphische Werke wurden ausgestellt. Die trefflichen Worte von herausragenden Menschen Koreas, die neuen zeitverbundenen Wörter der Sungun-Ära und weitere Meisterprosa und dichterische Ausdrücke, die die Kalligraphen und Amateure auf den Arbeitsplätzen für die Schaffung des Malima-Tempos bei der Schaffenstätigkeit und der Arbeit auswendig machten, wurden mit unterschiedlichen Pinselstrichen dargestellt. Der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Kim Ginam, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Kunstschaffenden, Amateure, Jugendlichen, Studenten, Schüler und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang nahmen an der Eröffnungsfeier teil.